Magazin. Mein Name ist Rico Lüthi und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Magazin Podcast. Heute eine ganz spezielle Sendung wieder mal, nämlich eine rein schweizerische. Hallo Martin! Guten Abend! Darf ich jetzt Schweizerdeutsch? Gerade so. Ich denke, wir müssen doch versuchen, wenigstens ein wenig Hochdeutsch zu sprechen. Auch wenn das, was wir sprechen, nicht Hochdeutsch genannt werden kann, aber das ist ein anderes Thema. Genau, mein versuchtes Hochdeutsch werde ich beibehalten, in dem Fall. Versuchtes Hochdeutsch, auch schöner Ausdruck. Okay, was haben wir denn heute für Themen? Wir haben zum einen die zweite Podlove-Konferenz. Wir haben Podigy mit dem Beta-Test. Wir haben Audacity, ein Nein, oder das zeigt sich nachher. Auphonic haben wir mit drin, News zu Auphonic. Und wie wäre es so schön, ein Magazin-Podcast ohne Hörsuppe, das gibt's nicht, deshalb auch ein bisschen Hörsuppe mit drin. Und natürlich unsere Highlights. Also wer sich jetzt fragt, wo unsere deutschen Kollegen sind, na, wie sich's gehört, die sind mitten im Abstimmungsstress und, also in der Wahlkabine und so weiter und so fort. Und haben dafür natürlich keine Zeit. Und da will ja hoffen, wir als Schweizer, dass sich da in der deutschen Politik etwas ändert. Unterstützen wir das natürlich und darum haben sie heute Ausgang bekommen. Sind wir sehr gespannt, ob das was gebracht hat. Gut, kommen wir zu den Feedbacks der letzten Folge. Feedbacks ist ein bisschen viel gesagt. Wir haben ein Feedback bekommen. Und von unserem sehr treuen Hörer von Jan von Abends in der Kreativwirtschaft. Er mag das Magazin so, wie es ist. Wenn wir weiterhin die Podcast-Szene so beackern, dann werden wir sicher einen sehr wichtigen Podcast in der Szene werden. Er hat auch noch Hoffnung für uns. Wir sind doch ein sehr wichtiger Podcast in der Podcast-Szene. Nur um das klarzustellen. Nee, ganz im Ernst. Vielen Dank, Jan, für das Kompliment. Motiviert sehr. Danke für die Blumen, genau. Dann fand er noch, das Live-Podcast mag er eigentlich nicht so, weil er dann ja gleich Radio hören könne. Hat was. So krass würde ich das allerdings nicht ausdrücken. Finde das einen spannenden Input, weil ich denke, Radio und Live-Podcast sind im Moment ein bisschen vergleichbar und genau das sollten sie nicht sein. Aber das ist ja genau die Frage, wie kann man einen Live-Podcast machen, so dass es eben nicht Radio ist, sondern ja, ein spannender Event. Wie grenzt man sich da ab vom schnöden Radio? Ja gut, also Radio hat eine ganz andere Zielgruppe etc., ganz anderes Prinzip dahinter. Ich finde nicht, man muss sich abgrenzen oder sowas, aber man muss es anders machen. Und ich finde, was mich fasziniert an Live-Podcasting ist natürlich genau irgendwo dieser Live-Event, der da entsteht. Wenn ich dann nur zuhöre und die Podcaster noch nicht mal irgendwie auf den Chat eingehen oder sonst irgendwie, ich weiß, es ist gar nicht so einfach und, aber ja, dann gehe ich mit Jan einig, dann ist es nur Radio und das bringt nichts, finde ich. Aber das ist eine sehr spannende Diskussion, die wir noch sehr weit führen müssen. Auf jeden Fall, da gibt's einiges an Optimierungsbedarf. Gut, dann hat er noch einen dritten Teil in seiner Meldung gehabt oder in seinem Kommentar gehabt. Nämlich das, was eigentlich die letzte Sendung oder Hauptteil drin war. Er hat nämlich gefragt, ob wir wirklich Beteiligung brauchen, weil er macht das für sich auch alleine und sehr gut und nimmt so Interviewpartner etc. rein. Ja, wir brauchen Beteiligung. Aus dem Grund heraus, jetzt nicht unbedingt für die Interviews, auch dort wäre es natürlich ein Vorteil, dort brauchen wir Gäste, aber nicht unbedingt eine Beteiligung. Aber gerade bei diesem News-Teil oder im aktuellen Informationenteil, da brauchen wir dringendst Hilfe. Und zwar, ich wurde von einigen Leuten angefragt, die waren aber immer nur bereit, als Gäste mal vorbeizuschauen. Mhm. Was natürlich auch toll ist, klar, kein Problem. Aber für das haben wir eigentlich das Podcast-Ding. Dort kann man einfach vorbeikommen und so als Gast, wenn es einem gefällt, bleibt man und sonst geht man halt wieder. Egal. Hier geht es schon ein bisschen mehr. Also hier möchten wir schon eine gewisse Konsistenz haben bei den Leuten und wir suchen hier eigentlich Leute, die wirklich auch bereit sind, mitzuarbeiten ein wenig. Also das heißt, entweder in der Redaktion ein bisschen mitzuarbeiten oder beim Schnitt oder was auch immer. Und eben bereit sind, das auch längerfristig durchzuziehen. Also wenn irgendjemand Lust und Laune hat, hier mitzumachen, wir suchen dringendst Leute, weil wir brauchen unbedingt Beteiligung, weil wir können das so nicht weiterziehen. Aktuellen Umfang, genau. Wenn wir niemanden finden, der uns da unterstützt, dann werden wir uns, wie soll ich jetzt das sagen, dass das nicht zu negativ klingt? Mach's nicht wie im Vorgespräch. Also, Leute, den Rest könnt ihr euch denken. Weitere Infos auf diesem Kanal. Gut, dann kommen wir zu unseren Themen. Die zweite Podlauf-Konferenz. Es geht nach Berlin. Genau, am 26. und 27. Oktober, das ist ein Samstag und Sonntag, trifft sich die Podlauf-Gemeinde zu der Podlauf-Developer-Konferenz eigentlich, obwohl nicht nur Developer dort sind, sein sollen, was auch immer, ich weiß nicht, wer dort sein wird, nämlich auch Podcaster oder sowas. Kosten für die ganze Geschichte, die sind 50 Euro. Das heißt, das ist so im ersten Moment, denkt man, oh Gott, bei diesen 50 Euro ist auch die ganze Tagesverpflegung drin. Also dann ist das schon ziemlich revidiert und der Raum muss ja auch gemietet werden etc. Also so teuer sind 50 Euro nicht. Und wer sich die 50 Euro nicht leisten kann, für den gibt es auch noch eine Ermäßigung von 30 Euro. Und das müsst ihr mit Tim dann direkt abmachen. Wir haben auf unseren Shownotes auch die genaue Adresse und so weiter und so fort. Also da könnt ihr auch den Link, wo ihr euch anmelden könnt, etc. etc. Für alle, die sich das einrichten können, auch sehr zu empfehlen, ist am Freitagabend findet noch so, das kommt jetzt von mir, ich nehme das so ein Eingewöhnungstreffen. Man trifft sich in der C-Base, das kennt man in Berlin, und mal zu einem ersten Bier und zum ersten Kennenlernen. Macht durchaus Sinn, dass man das nicht erst an der Konferenz selber Hände schütteln und quatschen und so weiter. Das ja, also ich denke, die Podcaster, so wie ich die kenne, die sind immer alle sehr kommunikativ. Ach nee. Und das hilft auch schon, dass sich die Leute mal so genügend Zeit haben, eben auch so allgemeines Blabla machen zu können untereinander und in der Konferenz sich eher auf das Projekt konzentrieren können. Also ich werde auf jeden Fall da sein. Ich habe das Ticket mir schon ergattert, weil es hieß auf der Webpage, sind nur 60 Leute, die sie da planen und Platz haben. Und ich denke mir, also ich könnte mir einfach vorstellen, dass das eng wird. Also wer da Interesse hat, dabei zu sein, der sollte sich wahrscheinlich relativ schnell anmelden. Ich weiß nicht, wie viele Leute das sich schon angemeldet haben, aber wäre toll. Und es würde mich natürlich riesig freuen, auch noch sehr viele Leute, die ich noch nicht kenne, also Podcaster, dort kennenzulernen. Die du kennst, möchtest du nicht mehr sehen? Doch, aber die kenne ich schon. Also logisch. Nee. Sowieso super, aber wäre auch schön, wenn ich neue kennenlerne. Und das ist für mich einer der Gründe, wieso dass ich nach Berlin gehe. Also nicht nur wegen dem Podlove-Projekt natürlich, aber natürlich auch fürs Networking, weil die Berliner bekomme ich sonst so ganz hoch im Norden relativ selten mit. Das sind ein paar Kilometer dazwischen, genau. Du hast gesagt, es sind nicht nur Entwickler da, sondern auch Podcaster. Was da so vom Themengebiet, oder kann man das alles nachlesen? Also einerseits, man kann es nachlesen, so wie ich es verstanden habe, geht es vor allem eben auch darum, dass eben auch die Podcaster ihre Erfahrungen oder ihre Ideen, ihre Wünsche etc. eben auch bringen. Also so, dass es eben auch praxisbezogen ist, das Ganze. Und nicht nur die Developer. Für jemand, der selbst noch nicht podcastet, ist es wahrscheinlich die falsche Situation, weil es ist kein Basic-Training oder sonst irgendwas, wird natürlich schon irgendwo erwartet, dass man weiß, um was es eigentlich geht und eine gewisse Erfahrung hat. Also für alle, die podcasten in irgendeiner Art und Weise, ist das absolut zu empfehlen. Für Newcomer ist das wahrscheinlich nicht das Richtige. Die werden dann irgendwie finden, naja, das ist ein bisschen komisch. Gut. Also ich hoffe, dass ich möglichst viele Leute dort treffe und ich werde natürlich darüber berichten in irgendeinem Format. Da bin ich natürlich sehr gespannt drauf. Podigy hat einen Beta-Test gestartet. Das war eigentlich relativ witzig. Ich habe mich natürlich, als Ben bei uns zu Gast war, natürlich sofort für den Beta-Test angemeldet und vor 3-4 Tagen bekam ich ein Mail mit einem Link und einem User-Account und mit dem Kommentar, er schicke mir jetzt trotzdem diesen Account für den Beta-Tester, auch wenn ich mich nicht angemeldet habe. Eigentlich warte ich sehnsüchtig darauf, aber ich finde es toll, dass er trotzdem an mich gedacht hat. Ich habe mir einfach gedacht, na, mit dieser Anmeldung ist vielleicht nicht nur bei mir etwas schiefgegangen oder sowas. Und darum dachte ich, wir müssen das vielleicht nochmal kommunizieren. Also für alle Leute, die unbedingt am Beta-Test dabei sein wollen, meldet euch bei ihm, falls ihr noch nichts bekommen habt, dass ihr da auch Zugang bekommt. Man muss wirklich allerdings auch sagen, und das klingt jetzt ein bisschen negativ, so meine ich es gar nicht, es ist wirklich noch Beta. Es hat noch einige Bugs drin oder einige Sachen, die ich noch ziemlich unlogisch finde. Aber genau für das ist ja der Beta-Test da, also zum eben das sehen und wirklich Feedback zu geben und. Also es ist sicher nicht für jemand, der jetzt denkt, so, jetzt gehe ich da mit meinem Podcast raus, das ist nicht die Idee. Also die Großmutter mit dem Häkel-Podcast? Die ist jetzt im Moment noch falsch. Aber ich finde das ganze User-Interface sehr aufgeräumt, gefällt mir sehr. Ich finde für mich, aber ich denke immer anders, gewisse Dinge würde ich anders erwarten oder würde ich es logischer finden, wenn es anders platziert ist. Aber das ist so, das soll jetzt eben ja genau die Diskussion sein, die jetzt losgeht, wohin muss das? Und MC war schon, wie immer, sehr fleißig. Und hat da auch gleich ein Podcast veröffentlicht, mal eine erste Version, wo er erklärt, wie sein Eindruck war. Und um das zu testen, braucht er natürlich eine Audiodatei und das hat er gleich aufgenommen. Also so sein vom Einloggen bis zur fertigen Audiodatei. Was auf diesem Ding noch bis jetzt fehlt, aber das soll scheinbar noch kommen, hat MC gesagt, nämlich nachher das Ganze hochladen und das Ganze veröffentlichen. Da kommt auf jeden Fall noch eine zweite Folge. Das ist aber eben nur ein Test. Das wird kein Dauerpodcast sein, sondern es soll so einen gewissen Einblick in das Ganze geben. Und da könnt ihr auch mal sehen, wie so etwas aussehen könnte und. Also, dass man so einfach eine Idee von Podigee bekommt. Und wir werden sicher Podigee, sobald mal dieser Beta-Test einigermaßen durch ist, weil ich denke, jetzt sind die zwei sehr im Stress mit den ganzen Inputs, die kommen etc., sobald es einmal durch ist, dass sie bei uns auch wieder auftauchen. Und sie haben ja immer schon versprochen, sie machen jetzt einen eigenen Podcast. Und das haben wir natürlich noch nicht aus den Augen verloren. Auch das, über den werden wir berichten. Da bin ich gespannt. Also eben mit dem MC hat man jetzt ja wirklich die Möglichkeit, auch ohne aktiv das Ganze zu testen, mitzutesten. So quasi, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, das mal so einen gewissen Eindruck zu bekommen und vor allem, was ich auch wichtig denke, eben auch von außen einen Eindruck zu bekommen. Also wie präsentiert sich das nachher für den Hörer? Dürfen wir gespannt bleiben. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt auch noch andere Beispielsachen geben, weil ja, ich finde es sehr wichtig, wie individuell sieht das aus und trotzdem sind immer alle Informationen da und also das ist ja immer so ein Kompromiss, der Hoster eingehen muss, einerseits möglichst simpel, andererseits möglichst individuell und das ist relativ schwierig. Und ja, mal sehen, ob sie das hinbekommen haben. Weil irgendjemand von uns hört, das eben auch bereits ausgetestet hat und da schon etwas hat, schickt uns doch den Link in die Kommentare etc., dass man eben so verschiedene Möglichkeiten ansehen kann. Aus dem Grund heraus, es heißt ja nicht, nur weil die eine Seite halt nicht schön ist, dass das der Fehler von Podigee ist, sondern vielleicht hat einfach der Podcast einen schlechten Geschmack. Dass sobald zu viel Individualismus reinkommt. Ja, das ist das große Problem, wo ich einfach denke, also ich kenne das einfach von anderen Projekten her, so Webhosting-Geschichten ist das sehr, sehr schwierig und damit muss ich natürlich auch Podigee auseinandersetzen und ja, gegen Geschmack kann man nicht wirklich diskutieren und das ist immer ein bisschen schwer, also ich bin gespannt. Ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall schon sehr vielversprechend, also wenn Sie jetzt noch Ihre ganzen Bugs und die ganze individuelle Konfiguration hinbekommen, dann ist das sehr vielversprechend. Dann haben wir ein weiteres, nicht ein Beta oder doch Beta? Es geht um Audacity oder Audacity. Ist ja eigentlich auch ein Podcaster-Thema aus dem Grund heraus, weil sehr viele Podcaster nutzen dieses Tool, weil es ist Open Source auf allen Plattformen verfügbar. Und ja, Audacity Beta ist oder nicht, ist immer so eine Frage, weil sie waren jahrelang im Beta und eigentlich dachte niemand, dass sie je aus dem Beta rauskamen und dann kamen sie doch aus dem Beta raus. Und zwar nach meiner Ansicht sehr gut, weil es war stabil, auch wenn das natürlich mit großen Applikationen in diesem Bereich natürlich nicht vergleichbar ist, aber es ist Open Source, es ist klar, es ist nicht einfach. Also ich kenne Leute, die das furchtbar finden, aber ja, so Toningenieure wie MC, dass er das ein furchtbares Tool findet, kann ich nachvollziehen, aber er beherrscht eben auch die großen anderen Tools. Die Profi-Tools. Und dann geht man nicht auf Audacity. Ich persönlich finde Audacity ein sehr gutes Tool, gerade um Aufnahmen zu schneiden, also so einfache Sachen, so eben ein Huster rauszunehmen oder irgendeinen Unterbruch rauszunehmen und vorne die das Intro und das Outro anzuhängen und so weiter. Also so für kleinere Dinge finde ich es ideal, weil es sehr schnell ist. Nun haben sie eben eine neue Version gebracht und es ging so ein bisschen herum in Twitter und Facebook, Google Plus etc. Ja, unbedingt neue Version, sofort und laden und so weiter und so fort. Ich habe mich auch hinreißen lassen, habe das Update gemacht. Kaum war das Ding da, habe ich eine Audiodatei genommen und sie reingezogen und weg war's, abgestürzt. Dachte ich, okay, das kann es jetzt irgendwie nicht sein, vielleicht ein bisschen falsch gemacht, okay, das Ding nochmal gestartet, versucht mit importieren, zack, weg. Also kein Anfangsfehler. Dachte ich, ja, okay, also mit Mac hatten sie schon öfters Mühe, vielleicht liegt es daran, ging auf Windows und dort das gleiche Spiel. Immerhin gleichberechtigt. Ja, ja. Es funktionierte auch da ein bisschen besser, aber nicht wirklich brauchbar, weil ich denke, was ich persönlich sehr geschätzt habe an Audacity ist eben, dass es eben stabil ist, dass es ein Tool ist, wo ich eben so nebenbei aufnehmen kann oder eben so Kleinigkeiten machen kann. Da ist für mich die Stabilität dieses Tool enorm wichtig. Dann dachte ich, na ja, gut, vielleicht schieben Sie ja nächstens mal eine zusätzliche Version rein und habe mir mal angeschaut, was haben Sie denn überhaupt geändert? Mhm. Und dann gab es eigentlich drei wesentliche Dinge. Neben ganz vielen Bugfixes, die sie gemacht haben, aber das ist schwierig, wenn das Ding abstürzt, zu beurteilen, ob die Bugfixes jetzt besser sind. Aber die drei Neuigkeiten waren einerseits ein neuer Hall-Effekt. Ja, für uns Podcaster eigentlich nicht unbedingt etwas, das wir unbedingt brauchen, weil wir wollen ja möglichst kein Hall, sondern möglichst trockene Aufnahmen machen. Aber ja, wer ein bisschen so mit Effekten arbeitet oder Gags einbauen will und so weiter, ist ein Hall Tool, Plugin, was auch immer, sehr brauchbar. Und dann habe ich mir das mal genauer angeschaut. Und jetzt ohne diesen Leuten auf die Füße treten zu wollen, aber sorry, aber einen größeren Mist habe ich noch nie gesehen. Es klingt furchtbar, egal was ihr da einstellt. Und es gibt, Audacity hat ja auch mit diesem VST-Schnittstelle, ist es ja möglich, auch andere Plugins reinzunehmen. Ich habe mal kurz in Google Hall VST eingegeben, haben wir zwei Plugins gefunden, die auch gratis sind, die wesentlich natürlicher und besser klingen. Zudem habe ich natürlich noch ein gekauftes Plugin, das ich benutze, das klassenbesser ist. Also mein Kommentar, ich eben nicht, Toningenieur und so weiter, unbrauchbar. Also nutzt es nicht, es klingt weder natürlich noch sonst irgendwas. Es klingt einfach ihr wisst, was ich meine. Anders. Nicht gewünscht. Nicht so, wie es klingen sollte. Dann gab es etwas, das ich fand, naja, im Menüansicht gibt es neu zwei Punkte, nämlich an den Anfang der Auswahl gehen und an das Ende der Auswahl gehen. Das ist okay, das kann praktisch sein, gerade wenn man irgendein größeres Teilbereich angezeichnet hat und schnell hin und her springen will, also weil man das hochgezoomt hat, nicht die ganze Auswahl im Bild drin hat, dann kann man so schnell hin und her switchen. Mhm. Sie haben dafür die Tastenkombination, wie sagt man diesem Blatt? Ist das der Apple oder was ist das? CMD-Command. CMD-Command. Und die eckige Klammer. Jetzt, damit ich auf meiner Tastatur, das wird wahrscheinlich bei anderen anders sein, den eckige Klammer machen kann, was ich sowieso ziemlich häufig nutzt, bescheuert finde, muss ich die Alt-Taste drücken und 5. Und jetzt muss ich also die zehnte Taste, Alt-Taste und 5 drücken. Also 3 Tasten. Mhm. Finde ich ungünstig. Ist vor allem relativ ähnlich wie ein Printscreen. Wo ist der Printscreen? Shift-Command-3 ist die ganze Seite und Shift-Command-4 ist, wo du nachher einen Teilbereich mit so einem Kreuz auswählen kannst. Wusste ich gar nicht. Ich brauche ein anderes Tool dafür. Eben, wenn man die Grunddings nutzt von OS X. Ja, ist nicht wirklich sinnvoll, weil vor allem Apple hat ja die Zeichen, die man sehr selten oder die meisten Leute vielleicht gar nie brauchen oder nur wenig brauchen, haben sie weggelassen, bis so jemand diese eckige Klammer gefunden hat. Das kann dauern. Ja, also ich finde es ein bisschen ungünstig. Gut, es gibt da diverse Workarounds und da kann man das umlegen und bla bla bla bla bla. Aber ich fand einfach so, naja. Ja. Grundsätzlich die Funktion finde ich praktisch. Ja, ist aber jetzt nicht ein Must-Have. Für mich auf jeden Fall nicht. Mhm. Dann eine weitere Änderung, die es gegeben hat, ist bei Spuren kamen neue Spuren, Spurenausrichtung an Ende, also Ende an Ende ausrichten. Das heißt, wenn man jetzt so verschiedene Spuren hat, man hat überall eine Teilaufnahme drin, kann man die alle anklicken, dann diese Funktion wählen und dann werden alle Spuren aneinander ausgerichtet. Mhm. Also nicht in der gleichen Spur drin, sondern in verschiedenen Spuren. Klingt im ersten Moment gut. Mag für Musiker auch praktisch sein. Für Podcaster eigentlich Quatsch. Aus dem Grund heraus, die meisten Podcaster, wenn sie nicht was rausschneiden oder sowas, machen die meisten Podcaster, die eben Audacity ein wenig kennen, wissen, so mit dieser Verschieberei und so weiter, das ist immer so eine Sache, dass da auch immer alles schön mitkommt. Also besser nicht einfach nichts rein, sondern Stille rein kopieren. Mhm. Weil dann habe ich eine totale Aufnahme über die ganze Spur. Und die Leute, die damit kein Problem haben, die haben meistens normalerweise, wenn zwei Leute in einem Podcast sprechen, dann schneiden sie so zwischendrin etwas raus und dann gibt es so quasi Löcher. Und dann wäre es ja praktisch, wenn ich jedes Mal, also wenn sich das so abwechselt, die zwei Spuren, so die verschiedenen Gesprächsteile, wenn ich die aneinander ausrichten könnte. Das wäre ja noch praktisch. Das geht aber mit dieser Funktion nicht, sondern es geht immer nur von Ende zu Ende. Also Ende, Anfang, Ende, Anfang, Ende, Anfang und zwar immer die ganze Spur von der Aufnahme. Also für Musiker brauchbar, für Podcaster finde ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie man das brauchen kann. Ja. Dann gab es noch irgendwas wegen WAV-Dateien, dass man irgendwie dort noch Meta-Tags besser einlinken kann. Ich habe das ausprobiert in der alten Version und in der neuen Version. Ich habe es nicht kapiert. Vielleicht kann mir da jemand helfen, weil ich kann Meta-Tags in WAV-Dateien abspeichern problemlos, auch in der alten Datei und auch öffnen in einem anderen Programm und diese Meta-Tags werden mir angezeigt. Und die kann ich ja selbst definieren. Also keine Ahnung. Ich habe es nicht kapiert, aber wahrscheinlich bin ich zu blöd dazu. I don't know. Also mein Fazit zu dem Ganzen, entweder ich blöd, erste Variante, oder mach denn das Update nicht auf 2.04. Ich finde es nicht sinnvoll. Es bringt auch nichts. Ich habe euch auch den Links in die Shownotes gegeben für alle, die halt so wie ich sofort geupdatet habe. Auch den Links, wo ihr die ganzen alten Versionen findet. Einfach zuerst in das Programm löschen, dann die alte Version, also 2.03, wieder runterladen, weil die war stabil und gut, und die wieder installieren und dann habt ihr alles wieder. Einfach bei Audacity immer dran denken, ist der MPEG-3 Codec und wer MPEG-4 bla bla bla bla Codec auch noch braucht, der muss separat runtergeladen werden. Das findet ihr auf der Webpage von Audacity. Also wieder mal ein Grund, mir die Software doch nicht anzuschauen. Doch, die Software ist sehr gut, ja, diese Version ist für das, was ich brauche, ist sie einfach zu, kann sie zu viel. Und für das, was ich brauche, ist sie mir persönlich einfach zu unschön gemacht. Na, ich weiß, was du brauchst, also was du nutzt. Ich weiß. Ist meine Meinung dazu, du musst es ganz dringend anschauen. Ja. Aber das ist eine andere Diskussion, ich höre nicht hier reden. Nee, dann gehen wir doch zum nächsten Thema. Auch Phonik hat bekannt gegeben, dass sie ihren Dienst erweitert haben. Das klingt doch gut. Auch Phonik bietet ja schon einiges an diesen Services an, also dass ich zum Beispiel meinen FTP-Account direkt integrieren kann, damit ich nicht mühsamerweise über das Webinterface meine Audiodatei zu Phonik hochladen muss und dort wieder runterladen muss, sondern ich kann es auf meinen FTP-Server werfen, kann auch die auf Phonik sagen, hey, hol mir das dort, verarbeite es und wirf es wieder zurück. Und da gibt es einige Möglichkeiten, die sie da jetzt eingebaut haben, schon länger. Neu ist dazugekommen, einerseits der WebDAV-Möglichkeit da zuzugreifen. Und das ist natürlich relativ praktisch, weil sehr viele Leute haben ihr Server, wo sie das die Dinger abgelegt haben, Cloud, was auch immer, via WebDAV eingebunden. Und dann ist es natürlich einfach praktisch, da drüber zu ziehen, die Audiodatei, dann zu Phonik den Befehl zu geben, hey, start, und das Ding ist verarbeitet. Finde ich sehr praktisch. Kommt wieder zurück, genau. Dann haben sie noch, und das ist, fand ich speziell, auch wenn es in Europa kaum jemand braucht, meines Wissens, ist der Blueberry Media Hosting. Also Blueberry, das ist die Firma, die ja auch hinter PowerPress. Dem PowerPress-Plugin steht. Die machen ja auch ein Hosting. Mhm. Vielleicht so ein kurzer Einschieber. Wenn irgendjemand das mal ausprobiert hat oder das macht, wäre ich wahnsinnig froh um Feedback. Mich würde das sehr interessieren, wie das ist. Ich kenne einfach niemanden, der das je ausgetestet hat. Das würde mich mal interessieren, wie das, also ob das, wie die Erfahrungen sind etc. Schreibt doch, das wäre noch spannend. Aber ich denke mir, es brauchen wahrscheinlich in Europa relativ wenig. Aber es ist mal wichtig, dass auch Phonik das unterstützt, weil ich weiß, dass dieses Hosting sehr populär ist, vor allem in Amerika. Mhm. Ja, dass natürlich auch Phonik natürlich jetzt auch mit Blueberry zusammenarbeitet, ist sehr gut, weil Todd Coltrane oder wie auch immer, das heißt der Chef von dort, hat auch schon ziemlich Werbung gemacht für Phonik, und ich denke mir, das hilft Phonik, wirklich ein internationaler Dienst zu werden. Und das ist ja auch das, was Georg uns gesagt hat, dass das das Ziel ist, weil ja, es muss eine gewisse Menge hin. Also ich finde, das ist strategisch gesehen von Phonik ein enorm die Masse guter und ja, wichtiger Schritt. Nee, es wäre wirklich spannend, mal jemanden zu hören, der das wirklich nutzt. Das Einzige, was ich da mal genutzt habe, ein Weilchen lang, ich glaube auch wir, oder haben wir es immer noch, die Statistik von, haben wir die immer noch drin? Die ist gut. Also gut, so unbrauchbar, genau, wie alle Statistiken halt. Immer noch relativ gut. Wie man sie kennt und mit ihnen aber leidet. Ja. Ja, dort hätte ich mich immer interessiert, wenn man das Hosting eben bei Blueberry hat, ob dort die Statistik besser ist. Weil, ja, ich verstehe natürlich, wieso, dass die Statistik, die sie so bieten, nicht gewaltig aussagekräftig ist, aber ja, wenn das Hosting natürlich auch dort gemacht wird, dann müsste es einen Mehrwert haben. Ja. Ich weiß es nicht. Wäre eben spannend, mal zu hören, wie das so ist. Ich weiß einfach, dass sehr große oder bekannte Podcasts bei denen sind. Also die müssen irgendwie was Brauchbares sein, weil ich habe den Preis mal angeschaut. So günstig sind sie nicht. Also für amerikanische Verhältnisse, für europäische Verhältnisse sind sie sehr günstig, aber für amerikanische Verhältnisse gibt es da wesentlich günstigeres. Und ja, sie haben doch sehr, sehr viele Kunden, die ja wahrscheinlich größere Accounts brauchen, weil eben sehr große Podcasts, und drei habe ich gesehen, das sind tägliche Podcasts. Ja. Und einer davon geht über eine Stunde, also der hat wahrscheinlich einen Riesenspeicher. Da passt was, passiert was, ja. Ja, also wenn so jemand die nutzt, dann wird das wahrscheinlich schon irgendwo sinnvoll sein. Also ja, wäre spannend zu wissen. Auf jeden Fall, ja. Ja, und ich denke, wir können natürlich keine Folge machen ohne Hörsuppe. Das geht ja schon mal gar nicht. Wie vorher angekündigt, genau. Das geht einfach nicht. Ja, wo war er oder wieso kommt er bei uns wieder? Ja, also wir wollen jetzt nicht speziell auf seine Folge eingehen. Er hat uns ja auch schon zweimal nicht erwähnt. Nee, das ist kein Vorwurf, das ist alles okay. Nee, was speziell war, und das haben ja auch die meisten mitbekommen, er war bei der Radio Wissen und wurde dort interviewt. Und ich fand das ein sehr, sehr gutes Interview. Das war am 14.09. von 11 Uhr bis 12 Uhr. Was ich sehr schön fand, es war eben nicht so das Übliche, was sehr vielen Radiostationen kommt, wenn sie irgendeinen Podcast reinladen. Was ist Podcasting? Ist das? Also diese Art von Fragen. Sondern sie gingen wirklich ein bisschen auf ihn ein und haben so, wie er zu der Hörsuppe gekommen ist und über ihn als Person und so weiter und so fort. Und ich finde, er kam sehr, sehr sympathisch rüber und Ja, also ich finde, das hat sehr viel gebracht, auch wenn Christian gesagt hat, das hat ihm überhaupt keine zusätzlichen Links auf die, also keine zusätzlichen Hörer auf die Hörsuppe gebracht, aber ja. Er hat was vorzuweisen. Ja, und ich denke, es ist wichtig, dass das eben fleißig gemacht wird. Also vielleicht hat er keine Links bekommen, aber ich denke mir, so ist einfach das Verständnis von Leuten, die vielleicht normalerweise eben keine Podcasts hören, wieder ein bisschen größer geworden, da vielleicht. Die Nachhaltigkeit. Genau, ja. Also da mehr zu wissen. Also ich finde es sehr wichtig, dass er das gemacht hat. Und ich finde, er hat das sehr, sehr, sehr gut gemacht. Aber das ist eigentlich nicht der Punkt, wieso das wir ihn erwähnen, weil jeder, der in der Podcast-Szene ist, hat das schon längst mitbekommen. Sondern der Punkt war, als ich auf die Seite ging, war ein Bild von Christian drin. Und bei Christian, jeder, der Christian ein bisschen kennt, oder eben, wer ihn persönlich kennt, ist das ja kein Problem. Aber wir hier im Süden kennen ja Christian nicht. Oder wissen nicht, wie er aussieht. Und wer das schon mal so versucht hat, Christian ein bisschen zu googeln und so weiter, der findet zwar Bilder von Christian, aber irgendwie so relativ komische. Und ich dachte so für mich immer, wahrscheinlich hat der ein totales Radiogesicht. Klingt jetzt böse, aber das konnte mir dann ein, das war für mich der einzige Grund, wieso, dass er so, Erklärung. Ja, schüchtern war mit seinen Bildern. Und jetzt sah ich das Bild und fand, die Stimme hat ein Gesicht. Die Stimme hat ein Gesicht und zwar kein Radiogesicht, sondern die Stimme hat ein Gesicht, das extrem sympathisch ist. Also, hey, Christian, wieso gibt's nicht mehr Bilder von dir? Was soll das? Du hast ja wirklich nichts zu verstecken. Also, hey, come on. Ist ein wirklich sehr schönes Bild. Wir haben auch ein, also ich habe ein Bild, ich betone hier speziell ich, weil... Also der Rico habe ein Bild geklaut und wahrscheinlich werde ich jetzt abgemahnt und was weiß ich was wegen dem Bild, keine Ahnung. Aber ich fand, Christian darf nicht mehr länger irgendwo versteckt werden. Er muss da raus und dann nehme ich in Kauf, dass ich abgemahnt werde. Das soll aber keine Einladung für Anwälte sein. Tja, jetzt ist es raus, Rico. Das ist zu spät. Ja. Nee, ich war sehr überrascht, weil ich war immer von seiner Stimme fasziniert. Ich höre ihm so gerne zu, wenn er spricht und wir spricht und alles. Und das war das plötzlich, als ich das Bild gesehen habe, irgendwie wurde mir klar, ich habe immer nur das Logo von der Hörsuppe im Kopf gehabt zu ihm, weil er es da auf Twitter verwendet, wo ich ihn verfolge, und immer nur das, irgendwie nie den Kopf von ihm gesehen oder seine Person, und habe ich mich gefreut, doch. Und da gab es noch so ein komisches Gerücht, wo wir im besten Willen nicht herausfinden konnten, ob das auch wirklich wahr ist. Aber es geht das Gerücht herum, dass die Hörsuppe 2 Jahre alt geworden ist. Kann das wirklich sein? Ist das erst 2 Jahre? Was haben wir um Himmels Willen gemacht vor der Hörsuppe? Ich weiß es nicht. Aber ob dieses Gerücht jetzt stimmt oder nicht, egal. Denn sonst gilt es einfach dann, wenn es eingetroffen ist. Nicht nur wir vom Magazin-Podcast-Team, auch die gesamte Podunion wünscht dir, Christian, und deinem Projekt Happy Birthday! Gut, dann kommen wir zu unseren Highlights aus der Podcast-Szene. Martin, was war dein Highlight? Da ich wegen Umzug und allem drum und dran ein bisschen dezimiert in der Zeit bin mit dem Podcast-Hören, bin ich ein bisschen am Nachhören der Hauptpodcasts. Und da ist mir einer aufgefallen, den wir noch gar nie promotet haben. Die Pirate. Pirate haben wir noch gar nie promotet. Okay. Noch gar nie. Noch nie, nee. Wie kommen wir auch dazu? Ja, das müssen wir fast wie jedes Mal den Christian, müssen wir eigentlich auch jedes Mal die Pirate reinnehmen. Weil nee, Podcast sollte bekannt sein. Und mir gefällt es einfach immer wieder, wie sie die unterschiedliche Themen drin hat. Gepackt hat's mich vor allem mit der allerersten Folge mit der Ahnenforschung. Da habe ich mich wie du ja mit der Software eingedeckt und mich da ein bisschen eingearbeitet. Dann ging's irgendwie über Kraftwerke, es ging über Pausenlohn, über einen Imker, dann ging noch eine Bestatterin umher und zu guter Letzt eine Hebamme. Und so von den letzten, ich habe jetzt die letzten drei mir angehört und die Bestatterin, die hat mir am meisten zugesagt und am meisten beeindruckt. Das war sehr gut, ja. Ja, weil einfach, ich habe es aktuell in der eigenen Familie bemerkt, meine Frau sagte, es wird sich viel zu wenig mit dem Thema auseinandergesetzt. Und wenn es dann mal so weit ist und man das nicht vor sich mit auseinandergesetzt hat, wird es einfach ziemlich unschön. Und stressig. Und stressig, genau. Und deshalb ist sicherlich für alle Leute einfach mal gut, das mal zuzuhören, was eine Bestatterin alles macht, was sie anbietet, für was, dass sie da ist, dass man einfach das mal vielleicht ein bisschen gehört hat, dass, wenn es mal passiert, man nicht ganz so aus dem Ruder läuft. Und Sie haben dort in dieser Folge auch sehr schön aufgezeigt, was eben alles zu tun ist. Genau. Und ich denke mir, ja, vor ein paar Jahren ist mein Vater gestorben und ich bin eben auch total unvorbereitet an das Thema ran und also ich war dort auch extrem froh, dass es einen Bestatter gab. Ohne den wäre ich radikal aufgeschmissen gewesen. Weil in diesem Moment hat man eigentlich wirklich etwas anderes im Kopf, als sich mit Ämtern bla bla herumzuschlagen und sich tausend Dinge Gedanken zu machen. Und da ist diese Dienstleistung eines Bestatters enorm wichtig. Auf jeden Fall. Und ich finde das auch sehr schwierig. Also eben auch, also ich könnte mir nicht vorstellen, Bestatter zu sein, weil, also jetzt nicht, weil ich Probleme hätte mit Toten oder sonst was, aber mit den Angehörigen, die in Trauer sind, den ganzen Tag mit Leuten. Also ich finde das, für mich wäre das eine Riesenbelastung. Man sollte sich ja nicht zu arg mit zu viel Negativem umgeben und da ist halt wirklich sehr viel, nicht Negatives, aber halt eben, die Leute wissen nicht, wie umgehen, Trauer und von dem her finde ich es extrem toll und ich bin sehr gespannt, was sie da als nächstes auch noch für Themen bringen wird. Sie sagt ja selber immer wieder, wenn ich sie anschreibe, sie hat noch Themen, glaube ich, irgendwie für 30 Folgen war, glaube ich, mal so eine Zahl. Da freue ich mich extrem drauf, was da noch alles kommt. Sehr, sehr empfehlenswert. Und einen lieben Gruß. Unbedingt. In die Richtung. Auch von mir. Genau. Ich habe mich mal mit Medien auseinandergesetzt und jeder, der die Podunion verfolgt, auf Twitter oder auf sonst irgendwas, wird nicht erstaunt sein, welche Podcasts das jetzt sind. Nämlich einerseits die Talker Lounge. Die Talker Lounge ist ein Podcast, der sich mit Hörspielen auseinandersetzt. Also da werden Hörspiele rezensiert und werden Interviews gemacht mit Synchronsprecher. Da gibt es schon relativ viele, die man da auch nachhören kann und. Also einfach es gibt ja viele Podcasts, die sich mit ganz spezifischen Hörspielen auseinandersetzen, zum Beispiel 3 Fragezeichen. Und Talker Lounge im Gegensatz macht das breit und geht über alle möglichen Hörspiele hinweg, was ich sehr spannend finde aus dem Grund heraus, weil ich höre sehr gerne Hörspiele und von Ihnen eben auch so ein bisschen Tipps zu bekommen, was gibt es da eigentlich noch und wo könnte man reinhören und wo lieber nicht, finde ich sehr hörenswert und das Team hat sich so ein bisschen geändert und jetzt gerade mit Ron, der relativ neu dabei ist, macht das sehr viel Spaß und sie tauchen auch, sind jetzt auch breiter vertreten. Die Talker Lounge sollte man eigentlich kennen grundsätzlich, weil sie haben 3. Platz gemacht beim European Podcast Award in der Sparte Non-Profit und wenn man sieht, wer die ersten 2 Plätze gemacht hat, der weiß, dass der 3. Platz zu machen in dieser Kategorie, das braucht was. Der Rest findet man bei uns auf den Shownotes. Dein 2. Podcast? Das geht jetzt für alle, die wir immer wieder vergessen, dass es auch Leute gibt, die nicht nur mit den Ohren unterwegs sind, sondern auch visuell angehaucht sind, ist der nächste Tipp, nämlich Second Unit. Second Unit ist ein Podcast, wo Filme besprochen werden und, da muss man auch sagen dazu, auch geplagt. Also es ist nicht unbedingt etwas, der sich die Spannung nicht nehmen will. Muss da ein bisschen vorsichtig sein. Schaut euch bitte zuerst die Shownotes an, weil sie schreiben dort immer rein, ab wann sie plagen, wenn sie plagen, also das Ende erzählen etc. Also wer sich die Spannung nicht nehmen will. Also Spoiler-Alarm nach neuem Rechtschreibung, irgendwie so. Und ich finde das vor allem sehr spannend, nicht nur von Filmen, die ich noch nicht gesehen habe. Also Second Unit hat mich von diversen Filmen abgehalten, die ich eigentlich geplant hatte zu sehen, aber nachdem, dass ich die Besprechung gehört habe, dachte ich, nee, das kann ich mir sparen. Und habe mir dann trotzdem irgendwann, wenn ich mal Zeit hatte, online angeschaut und fand, ja, ist gut, dass ich mir das Geld fürs Kino gespart habe. Hatten Sie auch recht in dem Absolut. Sinn? Also Absolut. Nicht, dass du einfach sich von was abhalten und... Nee, eben, also darum kontrolliere ich das ja auch mal. Gut. Weil das ja genau ist. Da hatten Sie absolut recht. Ich bin mit vielen Geschmackseinstellungen, also was Sie toll an Filmen finden, nicht immer einverstanden, aber Sie erklären das so, dass ich dann für mich kann sagen, ja, euch gefällt das, aber mir wird das nicht gefallen. Und das ist auch okay. Und bei diversen Filmen finde ich es vor allem sehr spannend, wie Sie eben nicht nur einfach nur über den Inhalt reden, sondern eben auch, wie das Ganze inszeniert ist und. Dann eben auch ein bisschen so Background-Informationen und eben... Was ich sehr schön finde an diesem Podcast ist brauchbare Shownotes. Eindeutiger Daumen hoch. Sehr gut. Also, wer sich mit Filmen auseinandersetzt und so weiter, der muss Second Unit einfach im Podcatcher haben. Gut. Ja, dann kommt meine klassisch geklaute Frage. Haben wir noch Themen? Laut Shownotes nicht, nee. Ja, laut Shownotes. Gehst du nur nach Rezept? Total, also ganz straight. Auch wenn du kochst, dann, wenn dort steht 2 Gramm von XY, dann genau 2 Gramm von XY, sonst ja, weil hörst du aufkochen. Ich schreibe meine Rezepte selber, deshalb. Nick. Okay. Einer muss sie ja befolgen. Also das heißt, nächstes Mal schreibst du die Show noch. Ach so. Gut, hast du schon mal ein Rezept von mir gesehen? Willst du wirklich... Ich warte schon lange auf deinen, wie heißt das, Bonkipsi? Bonkibus, die Zöliakie-Plattform. Übrigens, da vielleicht ein bisschen noch was, wenn es noch was Themen gäbe. Ja, wir sind in der Endphase. In 1,5 Wochen geht die kleine Beta los. Und in 2-3 Wochen später sollte dann die große Beta, also wird's ausgerollt für alle. Und dort finde ich auch Rezepte. Und da gibt's Rezepte, da gibt's Gastro-Tipps, also wo du glutenfrei essen kannst, da gibt's Büchertipps, da gibt's alles, was das glutenfreie Herz beliebt. Und dort gibt es auch Rezepte von dir. Da gibt's auch Rezepte von mir drin. Genau. Okay, dann bin ich ja gespannt. Ja. Gut. Okay. Aber somit keine Themen mehr. Nein. Gut, dann verabschieden wir uns von unseren Hörern und bedanken uns recht herzlich, dass ihr so lange durchgehalten habt mit uns, auch wenn es heute relativ kurz war. Aber wir suchen ja Leute, die uns mithelfen. Einfach nochmal so zur Erinnerung. Schreibt uns. Ich verabschiede mich auch von Martin. Besten Dank, schönen Abend und danke dir. Ich danke dir. Und ich verabschiede mich natürlich von den Hörern und wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Podcast hören. Von PodUnion, die Podcast-Community.